Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, Zeit für Radioaktiv Berlin hier im ausgehenden Pi-Radio-Verbund. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. In den letzten vergangenen beiden Wochen hatten wir ja Sondersendungen, deswegen sind eine ganze Menge Themen aufgelaufen und wir kommen diese Woche fast gar nicht hinterher, alles abzuarbeiten, worüber wir euch eigentlich berichten wollen. Wir haben einen kurzen Eindruck von der großen Anti-Polizei-Aufgabengesetz-Demo in Potsdam hier heute in der Sendung. Wir haben ein ausführliches Interview mit, oder Gespräch vielmehr, mit einem Mitarbeiter des Syndikatskollektivs, wie es denn da um die Räumung, den Kampf und den Erhalt steht. Wir haben einen Bericht von der Demonstration gegen die Razzien in der Rigaer Straße. Diese Demonstration fand ja in der vergangenen Woche Freitag statt. Wir haben natürlich einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal. Er beschäftigt sich noch einmal mit Donald Trump und dem Erbe des amerikanischen Empires. Dazu natürlich Veranstaltungshinweise und den aktuellen Demo-Ticker. Das wird so viel Zeit einnehmen, dass wir heute kaum Zeit für Musik haben. Deswegen steigen wir sofort ein mit dem Demonstrationsbericht gegen die Razzien. Ich wünsche gute Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Vor knapp zwei Wochen sind ca. 500 Berliner Polizeibeamte teilweise mit gezogenen Sturmgewehren in Friedrichshain in ein Hausprojekt eingefallen. Wir kennen ja langsam immer mehr solche dramatischen Vorgänge. Die spielten sich zufällig auch noch parallel zum SPD-Parteitag ab, der ja irgendwie vorher schon ein paar markige Sprüche absetzte und Law and Order sich profilieren will. Warum und was ist da geschehen? Nun, die Riga 94, das ist ein Haus in der Rigaer Straße in Nordkiez von Friedrichshain, ist seit vielen Jahren von Menschen bewohnt, die dort Selbstverwaltung praktizieren und ja, sich auch gegen Gentrifizierung und Angriffe ihres immerhin sehr ominösen und offiziell nicht bekannten Hausbesitzers wehren. Der schickte dann auch gleich einen Architekten, obwohl dieser gerichtlich anerkannt ja gar nicht legitimiert ist, weil der Hausbesitzer an sich nicht bekannt ist, um mit den Polizisten zusammen in das Haus zu gehen und dort irgendwelche Schikanen sich auszudenken. Er will jetzt wohl demnächst die Türen dort klauen. Also er hat angekündigt, dass er die Haustür und irgendwelche anderen Türen dort entfernen lassen will. Und ja, es gab eine Demonstration vor wenigen Tagen, wie ihr im Hintergrund auch schon hören könnt, in Solidarität mit den Bewohnern des Hauses und vor allen Dingen auch gegen diese staatlichen Razzien, vor allem die Methode, morgens um 6.500 mit 500 Beamten anzurücken in ein Mietshaus und dort mit gezogenen Waffen reinzulaufen. Ihr könnt euch die Fotos im Internet anschauen, das war wirklich martialisch. Das ist eine Sprache, die nicht unbeantwortet bleiben sollte, wie viele Bewohnerin des Hauses und Freundinnen und Freunde finden. Es gibt ein Flugblatt, was auf der Demo verteilt wurde, und ich lese das jetzt einfach mal vor. Was uns die BZ verschweigt. Hausdurchsuchung und Medienhetze. Gemeint sind wir alle. Am 15.11.2018 fanden morgens um kurz nach 6 Uhr in Berlin Hausdurchsuchungen in 4 Wohnungen statt. Mehr als 500 bewaffnete Vermummte drangen in Wohnräume ein, verwüsteten diese und stahlen Gegenstände. Vorverurteilung statt Journalismus. Die Hausdurchsuchungen wurden durch eine massive von Springer ausgeführte Medienkampagne in Szene gesetzt. Pünktlich zu Showbeginn stand die Hauptstadtpresse bereit, um das mit Maschinengewehren bewaffnete Sondereinsatzkommando der Polizei an der Haustür eines linken Hausprojektes zu fotografieren. Nur wenige Minuten später wurden die ersten Artikel über den unpolitischen Charakter dieser Aktion publiziert. Fast wortgleich wurde von sogenannten kriminellen Milieus oder gleich von Kriminellen geschrieben und die vermeintlich Verdächtigen mit Namen und Adressen vorverurteilt. Dabei handelt es sich bei den Durchsuchten schlicht um Menschen, bei denen Beweismaterialien sichergestellt werden sollten. Etwas anderes hätte ein ehrlich recherchierender Journalist am Morgen des 15.11. auch noch nicht wissen können. Schon gar nicht vor Ende der polizeilichen Maßnahmen. Entweder die Identifizierung ist extrem wackelig und Kleidungsstücke müssen erst sichergestellt und untersucht werden, oder es sind besagte Kriminelle und die Schuld ist nachgewiesen. Aber dann wären Hausdurchsuchungen gar nicht mehr nötig. Kriegswaffen in der Innenstadt. Das SEK kam mit ihren militärischen Schusswaffen jedoch nicht nur zum Fototermin. Menschen, die am Fenster standen, sahen die Laserpointer der Gewehre auf Stirn und Herz von sich und Freundinnen gerichtet. Innerhalb der wild gewordenen Berichterstattung fiel niemandem auf, dass Sturmgewehre in der Innenstadt nichts verloren haben und für diesen Zweck auch nicht erlaubt sind. Berlins Innensenator Geisel sprach zynisch von Spielregeln, die für alle zu gelten hätten, um sie noch im gleichen Zuge zu brechen. Dieser Fall ist sehr politisch. Sonst hätten weder Polizei noch der Innensenat eine medial und militärisch so gut vorbereitete Razzia durchgeführt. Auch der Staatsschutz ließ es sich nicht nehmen, in den Wohnungen vorbeizuschauen. Kein vergleichbarer Vorfall in einem Späti wäre dermaßen aufgebläht worden. Wie schon beschrieben, sind alle Anschuldigungen mehr als wackelig und fadenscheinig. In der Riegerstraße wurden laut Protokoll nicht einmal Sachen mitgenommen. Diese Adresse wurde nur gebraucht, um in den Medien nicht mehr erklären zu müssen, dass es gegen die vermeintlichen sogenannten Bösen ging und um den SEK-Einsatz zu normalisieren. Ein Zusammenhang mit der geplanten Räumung des benachbarten Hausprojektes in der Liebigstraße 34 liegt auf der Hand. Es ging um möglichst reißerische Schlagzeilen, die Vorurteile bestätigen und politische Forderungen nach mehr Überwachung rechtfertigen. Es ging um die Vortäuschung von Sicherheit. Passend dazu wurden auch ausschließlich Vorverurteilungen von Medien verbreitet. Funde der Durchsuchung wurden nicht, wie sonst üblich, stolz von den Ermittlern präsentiert. Außerdem steht der Parteitag der Berliner SPD an. Diese Partei stürzt in allen Umfragen zu Recht ab und möchte sich als Law and Order Partei neu profilieren. Das hat schon bei der CDU in Berlin nicht geklappt, aber die SPD ist dumm genug, es trotzdem zu versuchen. Erfolge in sozialen Fragen wie Mieten, Obdachlosigkeit oder Armutsbekämpfung hätte sie ja auch nicht vorzuweisen. Bullen lösen keine Probleme. Der Fall kann auch im Zusammenhang mit der Innenministerkonferenz am kommenden Wochenende in Magdeburg gesehen werden. Dort werden weitere Überwachungspakete und Polizeigesetze besprochen, damit auch in Zukunft bei steigenden Mieten und sinkenden Sozialausgaben die Armen in Schach gehalten werden und das Eigentum der Eliten geschützt werden kann. Da hilft es, wenn in der Hauptstadt vorher noch einmal ein sogenannter linker Terror herbeigeredet wird. Eine unabhängige Kontrollinstanz für die Überwachungsbehörde gibt es bis heute nicht, trotz Mahnung von Amnesty International. Für Staatsschutz und SPD steht der Feind offensichtlich links und unten. Dubiose Immobilien-, Bau- und Geldwäschermilieus werden so gut wie nie und wenn dann mit Samthandschuhen angefasst. Die rechtsstaatlichen Spielregeln gelten eben nicht für alle. Wir wehren uns gegen die Einheit von Staatsgewalt und journalistischer Hetze. Wir solidarisieren uns mit den Betroffenen der Razzien. Soweit ein Flugblatt, was auf dieser Demonstration verteilt wurde. Ihr habt es gehört, die Innenministerkonferenz wurde angesprochen. Die ist natürlich inzwischen zu Ende gegangen, fand am vergangenen Wochenende statt. Und auch der SPD-Parteitag ist inzwischen zu Ende. Das Flugblatt wurde ja zur Demonstration verteilt, die am vergangenen Donnerstag, also vor knapp einer Woche, stattfand. Klang ja an dem eben dokumentierten Flugblatt bereits an, die Polizei kreiert einen Vorwand für ihre Durchsuchung. Angeblich wollten sie wegen einem sogenannten Späti-Überfall, wobei gar nicht geklärt ist, wer da eigentlich wen überfallen hat, ob es nicht der Späti-Besitzer war, der die Frau, die ihr Paket nicht bekam, dort nicht eher überfallen hat. Auf jeden Fall, das wurde zum Anlass für irgendwelche Durchsuchungen genommen. Und auch dazu gab es einen Redebeitrag, den ich leider nicht in voller Länge aufzeichnen konnte. Aber hier einige Fetzen, die mir gelungen sind zu dokumentieren. Ihr hört selbst. Später am Abend betritt eine Gruppe von Menschen den Späti. Nachdem eine Person ein paar Gegenstände auf den Boden wirft, kommt der Späti-Inhaber hinter seinem Tresen hervor und schlägt ihr gezielt ins Gesicht. Nach einem kurzen Gerangel verlässt die Gruppe den Laden. Für die Bullen und die BZ gibt es keinen Zweifel, dass diese beiden Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. In den Medien ist sofort nach den Durchsuchungen von einer organisierten Aktion zu lesen, in der die Frau einen Schlägertrupp in den Späti geschickt habe, um sich zu rächen. Woher genau diese Annahme kommt, bleibt unklar. In den Medien, besonders in Hetzblättern wie der BZ, werden Annahmen und Verdächtige sofort zu Wahrheiten und TäterInnen. Über die Frage, warum überhaupt diese Aktion Razzien mit 560 Bullen nach sich zieht, lässt sich nur spekulieren. Schließlich wird in Berlin circa einmal pro Woche ein Späti überfallen, dann meistens auch noch mit Waffen. Möglicherweise, weil die ermittelnden Behörden die Verdächtigen einem linksradikalen Umfeld zuordnen und uns mal wieder das Gewaltmonopol des Staates ins Gedächtnis rufen wollen. Was tun? Die Bullen in der eigenen Wohnung zu haben und zuschauen zu müssen, wie sie die persönlichen Sachen durchwühlen, ist immer ein erniedrigendes Gefühl. Daher haben wir uns umso mehr gefreut über die vielen Menschen, die den Tag über vorbeigekommen sind, um nach uns zu schauen. Mit Solidarität lässt sich auch die Angst und Hilflosigkeit überwinden. In diesem Jahr haben wir in Berlin viele Hausdurchsuchungen erlebt. Wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen, sondern müssen uns schlichtweg gut darauf vorbereiten. Dazu gehören wie immer die Wohnung sauber halten, Computer und Datenträger verschlüsseln, Notfallnummern von AnwältInnen parat haben, Vernetzung mit anderen WGs und Projekten. Dass wir es eine Frechheit finden, dass die Cops erst Wohnungen und Hausprojekte durchsuchen und jetzt auch noch versuchen, diese angemeldete Kundgebung zu stören. Es stehen Cops an allen Ecken und gucken, ob irgendwelche Leute ankommen, die sie vielleicht nicht hier haben wollen, die sie vielleicht nochmal kontrollieren wollen. Hört auf damit, zieht euch zurück in eure Wannen, fahrt am besten einmal um den Block und dann habt ihr auch schon wieder eure 30 Überstunden, über die ihr euch immer beschwert. Wie gesagt, wir machen hier eine angemeldete Kundgebung, unsere Anliegen sind völlig legitim und ihr solltet euch wirklich mal von hier jetzt langsam verpissen. Ihr habt es gerade gehört, am Anfang der Demo waren sehr wenig Leute auf dem Kreuzberger Heinrichplatz, wo die Demonstration losging, denn die Polizei war wirklich mit einem Großaufgebot angereist und kontrollierte oder schreckte Menschen ab. Als die Demo später jedoch losging, waren es einige hundert, es fällt mir schwer zu schätzen, ich würde vermuten 300 bis 400 Menschen haben an der Demonstration teilgenommen. Einen Redebeitrag möchte ich euch noch vorspielen, der ist von der Gruppe Top und der fasst ganz gut von meiner Beobachtung her zusammen, worum es in dieser Thematik geht. Bürgerlichen Denken an sich, dass es sich die gesellschaftlichen Verhältnisse aller Krisen, Katastrophen, Konflikte zum Trotz nicht besser vorstellen kann, als der Rahmen der bestehenden Ordnung es vorgibt. Weil für dieses bürgerliche Denken die Welt mit allen Gemeinheiten, die sie uns tagtäglich bietet, schon die bestmögliche aller Welten, sprich alternativlos ist, fühlen sich ihre demokratisch legitimierten Vertreterinnen dazu berufen, die Eigentumsverhältnisse, die öffentliche Ordnung und den Wirtschaftsstandort mit allen Mitteln zu verteidigen. Die Liebe zu Markt und Staat ist die Leidenschaft, die alle bürgerlichen Parteien teilen. Graduelle Unterschiede treten in dieser Beziehung vor allem dann auf, wenn es mal noch schlechter läuft als sonst. Und weil die bürgerliche Demokratie samt ihrer Marktwirtschaft gar nicht anders kann, als sich selbst für die beste aller Welten zu halten, ziehen diejenigen, die es sich erlauben, auf Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Ausschluss und Konkurrenz hinzuweisen, unvermeidlich den geballten Hass der bürgerlichen Ordnungsfanatikerinnen auf sich. Deswegen macht es auch keinen Unterschied, wer in Berlin regiert. Ein Großaufgebot schwer bewaffneter Polizeibeamtinnen gegen linke Projekte und Personen muss offenbar alle halbe Jahre ran, um die Gesellschaft vor diesen Störerinnen des Normalbetriebs zu schützen. Während ein Reaktionär wie der ehemalige Innensenator Frank Henkel keinen Hehl daraus gemacht hat, dass es ihm bei der rechtswidrigen Belagerung der Rigaer Straße auch um seinen persönlichen Kampf gegen das linksradikale Feindbild ging, versichert sein Nachfolger Andreas Geisel, dass es ihm ausschließlich um die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit gehe. Doch Rechtsstaatlichkeit heißt immer auch Gewalt und es zeigt sich, dass Geisel in seiner Leidenschaft für das, was er Recht nennt, Henkels Mittel und Ziele übernimmt. Deshalb ist auch Geisel allzeit bereit, das Märchen der Bedrohung von links wieder aufzunehmen und weiterzuerzählen. Denn während die Mieten- und stadtpolitische Bewegung in Berlin immer wieder Fahrt aufnimmt und Kampagnen wie Hashtag Besetzen in der Öffentlichkeit auf große Zustimmung und Akzeptanz stoßen, sucht man bislang vergebens nach dem angeblichen Erfolg der neuen sozialen Stadtpolitik von Rot-Rot-Grün. Genau genommen geht es weiter wie bisher. Steigende Mietpreise, prekäre Beschäftigung, zunehmende Überwachung des öffentlichen Raums und anhaltende Verdrängung. Die Zufriedenheit der Wählerinnenschaft mit dem Senat bleibt aus und Geisel weiß, angesichts der angespannten Situation in der Stadt schon jetzt, dass auch er die Geschichte von der Gefährlichkeit der Linken braucht. Zum Beispiel angesichts der drohenden Eskalation um die räumungsbedrohte Liebig 34. Deshalb braucht es Repression bis zum SEK-Einsatz gegen Linke, und zwar egal, ob im reaktionären Wurzen oder links-rot-grün versifften Berlin. Am besten funktioniert Repression gegen solidarische und emanzipatorische Bewegungen wahrscheinlich, ähnlich wie beim Sozialabbau, noch immer sozialdemokratisch. Während Berlin bis heute von seinem Image als Biotop für unkonventionelle Lebensentwürfe und Freiräume profitiert, so werden in der Realität jedoch nach wie vor, wie im Fall der Friedel 54, genau diese Projekte unter dem Einsatz massiver Gewalt geräumt und Personen, die entschlossen und selbstorganisiert für eine solidarische Stadtpolitik kämpfen, mit Repressionen überzogen. Zeitgleich entspricht die Realität der Stadt ganz anders als ihr Image zunehmend der zynischen Dystopien der Marktwirtschaft und ihrer autoritären Verwaltung. Nach Verdrängung und Räumung kommen Eigentumswohnungen, Luxusneubauten, Start-up-Klitschen, immer neue Agenturen für Kulturindustrie und Burgerbuden. Dank der tatkräftigen Mithilfe der Berliner Regierungsparteien ist Berlin damit zum Vorreiter von Umstrukturierung, Verdrängung, Ausbeutung, Prekarisierung und Überwachung geworden. Damit wundert es nicht, dass die Riga 94 sich in die Liste aktuell bedrohter Räume und Projekte wie Potze Drugstore, Syndikat und Meuterei, Köpi und Ratibor Wagenplatz oder Liebig 34 einreiht. Wir als Linksradikale sind uns bei der Wahl der Mittel und der Ziele unserer Kämpfe oft alles andere als einig. Trotzdem halten wir an kollektiven Kämpfen gegen die Diktate des kapitalistischen Normalvollzugs fest. Und unsere Kämpfe sind nötig, denn die Entwicklung der kapitalistischen Stadt, die von allen Parteien betrieben wird, bedeutet Verdrängung, Ausgrenzung, Ausbeutung und Kontrolle. Die Berliner Freiräume sind die Ergebnisse dieser kollektiven Kämpfe gegen Herrschaft, Orte anhaltender Auseinandersetzung über Kollektivität und Solidarität. Wir brauchen diese Orte als Orte der Vernetzung, der Ansprechbarkeit und des Austauschs, als Orte unkommerzieller Kultur, emanzipatorischer Politik, solidarischer Zusammenarbeit und herrschaftskritischen Empowerments. Die Ausweitung von Leistungszwang, Selbstoptimierung und Konkurrenz in der kapitalistischen Stadt macht diese Orte als Orte von Widerständigkeit und Utopie unverzichtbar. Gleichzeitig ist die Solidarität mit den betroffenen Strukturen und Personen unabhängig von allen szeneinternen Differenzen wichtig. Was beispielsweise dem Friedrichshainer Nordkiez mit seinen unzähligen bizarren Verfahren und Verurteilungen geschieht, ist exemplarisch für das, was im Zuge von Polizeiaufgabengesetz und autoritärer Wende uns allen droht. Beinahe im gesamten globalen Westen zeigt sich mittlerweile, dass die Mittel zur Aufrechterhaltung der Herrschaft immer brutaler werden und der Einsatz von Repression immer besinnungsloser und heftiger. Auch dafür stehen die Razzien der vergangenen Woche. Sie sind Ausdruck der verschärften politischen Situation, die sich beispielsweise in der Errichtung sogenannter Gefahrengebiete zeigt. Orte, an denen sich die Polizei selbstbewusst zum politischen Akteur aufschwingt, um sich mit Hilfe falscher Behauptungen und medienwirksamer PR-Scherze Handlungsspielräume schafft, gegen die von ihr konstruierten Feindbilder. Neben Armen, Wohnungslosen, Unangepassten oder Drogenkonsumentinnen zählen dazu traditionsgemäß Linke. Und so geben die zahlreichen Rechtsbrüche und Schikanen in Form von Bespitzelungen, Verfolgung, Überwachung, Falschaussagen, bizarren Gerichtsverfahren und Verurteilungen gegen die Riga 94 einen Vorgeschmack darauf, wie sich der Kontakt mit dem staatlichen Repressionsapparat zukünftig anfühlen wird. Wenn Ermittlungsbehörden, Justiz, politische Entscheidungsträgerinnen und sogenannte öffentliche Meinungen zusammenarbeiten, um die Interessen von Autoritäten und Kapital mit Gewalt durchzusetzen. Wir bitten euch, seid unregierbar und solidarisch. Freiheit für Isa und Nero, die Liebig 34 bleibt. Wir fordern Straffreiheit für alle angeklagten Aktivistinnen von Hashtag besetzen und Bullen raus aus unseren Kiez. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. In letzter Zeit war es dermaßen viel los hier um unser Radio, dass wir manchmal gar nicht mehr hinterherkommen, die Aufnahmen zu senden, die wir überall in Berlin oder eben auch in Potsdam für euch machen. Denn am 10. Oktober gab es eine große Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz, was in Brandenburg geplant wird und was natürlich Verschlechterung für viele Bedingungen von den Menschen mit sich führt, weil es den Obrigkeitsstaat und die Macht der Reichen noch mehr schützt. Und wir haben eigentlich sehr viele Aufnahmen dort gemacht, leider können wir die aber heute nicht bringen, denn dazu fehlt uns die Zeit. Deswegen haben wir uns für einen einzigen Beitrag entschieden, und zwar von der FAU Potsdam, der Freien Arbeiterinnenunion. Und die erklären mal, was Polizeiaufgabengesetze und die Verteidigung der Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern miteinander gemeinsam haben. Gewerkschaften auch auch für Gewerkschaften sind diese Polizeigesetzesverschärfungen natürlich nicht unrelevant. Einmal kurz, um vorzustellen, was eine Basisgewerkschaft ist. Unser Ziel ist es, eine Organisation und kollektive Ressourcen für den Klassenkampf von unten zu erarbeiten. Dabei bedienen wir uns verschiedener Mittel, der Verteilung von Informationen unter LohnarbeiterInnen, zum Beispiel über Lohnungleichheiten, mangelnden Arbeitsschutz oder unfaire Befristungspraktiken. Wir bedienen uns der direkten Aktion, meist in Form des Streiks, ob als reguläre Wilde- oder Bummelstreiks. Oder wir bedienen uns des öffentlichen Protests, wie auch hier, um auf ausbeuterische Praktiken und schlechte Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Für all dies braucht eine Basisgewerkschaft zwei Dinge. Einerseits KollegInnen, die sichtbar die Organisierung vorantragen, also Informationen sammeln und verteilen, Streiks und Proteste auf die Beine stellen. Andererseits die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen, frei zu kommunizieren und Versammlungen abzuhalten. Die Neuerungen im Polizeigesetz können dazu dienen, aktive KollegInnen zu behindern und zu isolieren. So etwa die Anwendung von Spionagesoftware zur Überwachung der Kommunikation oder Gewahrsamnahme und Kontaktverbote, die eine wirksame Organisierung enorm verhindern können. Dass diese Mittel auch im Bereich der gewerkschaftlichen Aktion Anwendung finden, hat die Bayerische Polizei im August im Fall des Genossen Claudio K. vorgeführt. Der Betriebsrat wurde nach der Teilnahme an einer Demonstration bedroht und tagelang von BeamtInnen verfolgt. Auch gegen solidarische LohnarbeiterInnen, die im Rahmen öffentlicher Proteste ihre Interessen verteidigen wollen, stellt das Polizeigesetz neue Mittel zur Verfügung, indem VersammlungsteilnehmerInnen mit vereinfachter Videoüberwachung und Aufenthaltsverboten behindert und eingeschüchtert werden können. Ein großer Teil der Änderungen, die vorgesehen sind, ist also dazu geeignet, die gewerkschaftliche Arbeit zu erschweren. Dennoch können Basisgewerkschaften AktivistInnen wirkungsvolle Unterstützung liefern. Auf Gewahrsamnahmen kann die mit Kundgebung vor der Polizeiwache reagiert werden. Auf Aufenthaltsgebote durch die geplante weitere Einbindung der so festgesetzten GenossInnen. Doch schon das Halten des Kontakts zu Betroffenen und das Herstellen von öffentlicher Sichtbarkeit sind bedeutungsvolle Maßnahmen, die sich im Rahmen von Organisationen wie Basisgewerkschaften gut koordinieren und umsetzen lassen. Die Änderungen des Polizeigesetzes bewegen sich im Bereich der Prävention. Doch ist unschwer zu sehen, dass einerseits durch die zusätzlichen Auflagen, gegen die Verstöße geahndet werden und zunehmende Überwachung, auch die Bestrafung von aktiven KollegInnen zunehmen wird. Es ist uns deshalb wichtig zu zeigen, dass gewerkschaftliche Organisierung auch hinter Gittern einen großen Unterschied machen kann. Weltweit kämpfen auch inhaftierte Personen und ihre UnterstützerInnen für Mindestlohn, gegen die Zwangsarbeit im Knast, den Einbezug in soziale Sicherungssysteme, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinter Gittern, volle Gewerkschaftsfreiheit auch im Gefängnis und letztlich die Abschaffung aller Gefängnisse. Eingesperrte GewerkschafterInnen bedienen sich dabei Mitteln wie Petitionen, juristischen Verfahren, der Sabotage der Produktionsmittel, individueller Arbeitsverweigerung, organisierter Streiks, Riots und anderen Formen von Protest und Solidarität. Neue Polizeigesetze im Speziellen und die Polizei im Allgemeinen schützen nicht die Interessen der Lohnabhängigen. Auch wenn die Maßnahmen mit der Abwehr irgendeines Terrorismus gerechtfertigt werden, werden sie immer auch dann zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, kämpferische ArbeiterInnen wieder in Reihe und Glied zu bringen. Davon gibt die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ein unmissverständliches Bild. Also ermutigen wir alle, die der Herrschaft von Kapitalismus, Staat, Polizei und Gefängnissen etwas entgegensetzen wollen. Organisiert es in Basisgewerkschaften und unterstützt die gewerkschaftliche Organisierung. Hinter Gittern und außerhalb. Dankeschön. Wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Ihr habt es gemerkt, die war nicht die beste, aber wir sind ein armes Radio, dafür sind wir aber ein freies Radio. Und wenn ihr das unterstützen wollt, viele haben es ja gemacht auf dem Soli-Konzert vor 2 Wochen, dann wendet euch an uns, sonst wird schon was einfallen. Wir können immer gute Mikrofone und auch viele andere Hilfe gebrauchen. Ausgehtipps für diese Woche. Heute Abend um 19 Uhr, also bald nach dieser Sendung, gibt es im Beiz eine Infoveranstaltung zu Cottbus und der Zelle 79. Das linke Hausprojekt Parzellenstraße 79 in Cottbus ist ein wichtiger Freiraum, der Ende der 90er Jahre aus der Besetzung hervorgegangen ist, erhalten werden soll und deshalb der Stadt gerade abgekauft wird. Ziel ist es, Menschen den Raum und die Möglichkeiten zu geben, Platz für politische Projekte zu haben und sich frei entfalten zu können. Die Zelle 79 ist ein Stück emanzipatorischer Geschichte in Cottbus und wir alle sorgen dafür, dass sie bleibt. Wir möchten mit unserem Vortrag über die Zelle und die aktuelle Nazi-Situation informieren und euch auch einladen, vorbeizukommen oder uns zu unterstützen mit Spenden oder Soli-Aktionen. Das Ganze heute Abend in der Beiz ab 19 Uhr in der Schönhauser Allee 26a Ecke Wörterstraße in Berlin-Prenzlauer Berg zwischen den U-Bahnhöfen Senefelder Platz oder Eberswalder Straße auf der Linie U2. So, übermorgen am Freitag gibt's in der Kneipe im Gefahrengebiet den Birthday Bash, gleichzeitig eine Soli-Party mit Evil Livers, das ist Deathcrust von Berlin und Israel. Und Extra Mofile, das ist Grindpunk aus Berlin und Schwarze Zukunft, das ist Crustpunk aus Berlin. Dazu gibt es Tasty Cocktails und eine Aftershow-Party mit DJ Moppy Galoppi. Und alle Donations, also alle Spenden, gehen an einen Gerichtskosten für ein evictedes, besetztes Haus namens Sputnik in Amsterdam. Die Kneipe im Gefahrengebiet findet ihr in der Riegerstraße 78 in Berlin-Friedrichshain nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie 5. Los geht's am Freitag um 21 Uhr. Am Samstag um 18 Uhr gibt es in einem Kreuzberger Kalabalik eine Lesung und Buchvorstellung über das Buch Auf der Spur. Aus dem Veranstaltungstext. Auf der Spur steht für den roten Faden in Anne Reiches Leben. Ihre Suche nach einer politischen Praxis, die reale Veränderung erkämpft und die gleichzeitig auch für sie selbst bestimmt. Das war die Hafenstraße für sie. Nach einem langen, holprigen Weg und harten Erfahrungen, die sie aber nie dazu gebracht haben, sich damit abzufinden, dass es nicht weitergeht. Sie war 19, als sie 1965 nach Berlin zog, nach West-Berlin. Dort wurde sie aktiver Teil der Protestbewegung der ersten militanten Zusammenhänge. Dreimal verhaftet, schließlich verurteilt wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Bankraub und Zugehörigkeit zur Bewegung 2. Juni. Insgesamt wurden es 10 Jahre Knast, wo sie zusammen mit den Gefangenen aus der RAF kämpfte und an kollektiven Hungerstreiks teilnahm. Nach ihrer Entlassung 1982 ging Anne Reich nach Hamburg, wo sie den Kampf um die Hafenstraße mitprägte. Mit der Organisation des Viva St. Pauli-Konzerts und der Entwicklung des Konzepts der sozialen Straße hat sie wesentlich zum Erhalt der Häuser beigetragen. Anne Reiche schreibt direkt und gerade heraus, ihre Erinnerungen an bestimmte Menschen, bestimmte Situationen sind oft lebendig, dass man beim Lesen das Gefühl hat, fast in Echtzeit dabei zu sein. Noch einige Eckdaten zur Autorin. 1946 in Esslingen geboren, ab 65 in Westberliner Studentenbewegung, Frauenkommune, Bewegung 2. Juni, 10 Jahre Knast, ab 1982 Hamburg, ab 1984 Hafenstraße. Und diese Lesung mit Anne Reiche könnt ihr am Samstag ab 18 Uhr mitverfolgen im Kalabalik in der Reichenberger Straße 63a in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Eine allerletzte Veranstaltung haben wir euch für Montag, den 3. Dezember, herausgesucht, und zwar im Kreuzberger Aquarium. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Vortrag und anschließend Diskussionen über die Lücken der Aufklärung, über die Arbeit von Forensic Architecture in den Fällen NSU und Golden Dawn. Aus dem Veranstaltungstext. In Griechenland und in Deutschland stehen große neonazistische Organisationen vor Gericht. Golden Dawn in Griechenland und der NSU in Deutschland. Es geht um zwei Mammutverfahren. Als sich der NSU in Deutschland selbst enttarnte, hat der Staat eine vollständige Aufklärung versprochen, obwohl schon bei den Ermittlungen klar wurde, dass die staatlichen Behörden nicht unparteiisch gehandelt haben und vor allem der Verfassungsschutz eher daran interessiert ist, die Aufklärung zu verhindern und als voranzubringen. Auch heute, 4 Monate nach dem Ende des ersten NSU-Prozesses, bleiben sehr viele Fragen unbeantwortet, zum Beispiel welche Rolle der Verfassungsschutz gespielt hat. In Griechenland wird der neonazistischen Organisation Golden Dawn, die sich zur Partei erklärte und seit 6 Jahren mit 7% im griechischen Parlament vertreten ist, seit April 2015 der Prozess gemacht. In beiden Ländern füllt die Arbeit von Forensic Architecture eine Lücke. Die Lücke von unbefangenen, aufklärenden, ehrlichen Recherchen des Staates in schwerwiegenden juristischen Fällen, vor allem da, wo die Behörden möglicherweise eine Rolle gespielt haben. In dieser Veranstaltung soll die Arbeit von Forensic Architecture zu den beiden Fällen vorgestellt und versucht werden, parallel und gemeinsame Forderungen zu ziehen. Es diskutieren Stephanos Levidis, Forensic Architecture, Caro Keller, NSU Watch und jemand noch vom Golden Dawn Watch, wo noch nicht der Name bekannt ist. Die Moderation macht Friedrich Bursche, Referent Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit. Rosa-Luxemburg-Stiftung ist der und die Veranstaltung wird in Griechisch-Deutsch simultan übersetzt. Diese sehr interessante Veranstaltung am Montag, den 3. Dezember, im Kreuzberger Aquarium, das findet ihr in der Skalitzer Straße 6 in Berlin-Kreuzberg, nahe dem Cottbusser Tor auf den Linien U1 und U8. So, das waren jetzt sehr schnell durchgerauscht einige Veranstaltungshinweise der kommenden Tage. Weitere interessante Hinweise findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Ich sitze hier im Syndikat zusammen mit einem Mitarbeiter des Kneipenkollektivs namens Christian. Hallo Christian. Hallo Markus. Und das Syndikat ist eine räumungsbedrohte Kollektivkneipe, seit 33 Jahren im Neuköllner Weisekiez zu Hause. Ganz wichtiger Treffpunkt, nicht nur für Leute, die gerne und lustig trinken, sondern eben auch für viele soziale Projekte, Bewegungen und so weiter. Das Syndikat untrennbar damit verbunden seit Jahrzehnten. Nun gibt es eine britische Eigentümergesellschaft namens Pears Global Real Estate und die wollen das Syndikat zum 31.12. hier rauswerfen. Christian, erzähl doch bitte mal den Hörern und Hörern, was im Augenblick der Stand ist und wo ihr gerade herkommt. Also ja, der Stand ist immer noch, dass wir zum 31.12. gekündigt sind. Mit uns wird weiterhin nicht gesprochen. Wir haben mehrere Versuche gestartet, sowohl mit der Hausverwaltung wie mit den nach langer Recherche gefundenen wirklichen Eigentümern zu sprechen. Das verweigern sie alles. Und jetzt heute, wir waren heute Morgen kurz bei der Hausverwaltung, das ist die DIM, die Deutsche Immobilienmanagement. Da waren wir heute Morgen um 11 und wollten Unterschriften abgeben, die wir gesammelt haben für den Erhalt der Kneipe. Das hier aus der Nachbarschaft. Hier aus der Nachbarschaft, ja. Man muss dazu sagen, wir haben sie nicht online gesammelt, also keine Petition irgendwie online auf change.org oder sowas gestartet, sondern wirklich manuell Unterschriften gesammelt. Wie viele Leute haben denn da unterschrieben? Da haben 4047 Leute unterschrieben in knappen 5 Wochen. Und alle hier aus dem Weisekiez, aus der Nachbarschaft? Nein. Wir haben per Post Unterschriften aus Spanien, aus Griechenland bekommen, aus Dänemark, auch aus England. Also dadurch, dass wir schon so lange hier sind und wir sind wir halt auch weit über Neukölln raus bekannt und vernetzt und kennen Leute und Freunde und die Unterschriften sind von überall gekommen. Kannst du so ungefähr einschätzen, wie viele Leute hier aus dem Kiez unterschrieben haben? Ich würde schon sagen, dass es 90% des Ganzen sind. Also doch einige tausend. Und die Resonanz war der Wahnsinn. Also wir hatten erst gar nicht vor, sowas zu starten, wurden aber quasi von den Leuten dazu gedrängt, weil alle wollten irgendwie unterschreiben, dass wir bleiben können. Und dann haben wir diese Aktion überhaupt erst gestartet. Ich hörte ja auch vor einigen Tagen, dass Leute auch Postkarten an Pears Global Real Estate senden, mit der Forderung, eure Kündigung zurückzunehmen und weiteren Vertrag herauszurücken. Ja, das ist eine Aktion, die haben Freunde und Freundinnen vom Syndikat gestartet. Sie haben, glaube ich, bis jetzt 500 Postkarten versendet, die an die Pears in London und an die Pears Foundation in London und auch, glaube ich, an das Pears Büro hier in Berlin geht. Einfach mit dem Hinweis, wie wichtig wir sind, welche Rolle wir hier im Kiez einnehmen und dass sie uns doch bitte einen neuen Mietvertrag geben. Bevor wir uns mit dem englischen oder Londoner Aspekt hinter diesem großen Firmengeflecht beschäftigen, nochmal hier zu Pears Global Real Estate in Berlin. Du sagtest vorhin gerade, dass ihr heute dort hin wolltet oder wart. Erzähl uns nochmal bitte davon. Ja, wir kommen gerade von einer Kundgebung, die wir vor Pears Global Germany gehalten haben am Kurfürstendamm 177. Also wer Lust und Zeit hat, kann auch gerne mal vorbeigehen. Das ist nähe U-Bahnhof Adenauerplatz, ne? Genau. Da haben wir gerade eine Kundgebung gehabt. Knappe anderthalb Stunden lang ungefähr. Wir haben um 15.30 Uhr gestartet. Deswegen war die Resonanz an Teilnehmern jetzt auch nicht ganz so hoch, zumal es heute auch wirklich bitterkalt war. Wie viele waren denn da? Ich würde schätzen 70 Leute ungefähr. Ist doch ja nicht schlecht für einen Werktagnachmittag. Nee, ich bin auch positiv überrascht, aber ich hatte mir natürlich mehr erhofft. Aber es ist auch klar, zu der Uhrzeit müssen die Leute arbeiten und es ist schweinekalt, dass man da nicht unbedingt vor die Tür geht. Das fand ich nachvollziehbar. Na gut, aber das wird den ganzen kommenden Winter so bleiben. Also wenn man das Syndi retten will, glaube ich, dann werden die Leute auch beim Kalten auch vor die Tür gehen müssen. Das will ich hoffen. Ich denke aber, das lag jetzt daran, dass es der zweite wirklich kalte Tag ist. Da brauchen die Leute immer ein bisschen, bis sie sich eingegroovt haben in den Winter. Okay. Aber das wird schon. Ansonsten haben wir da auch nochmal lautstark und auch kämpferisch klargemacht, dass wir bleiben wollen, dass wir einen neuen Mietvertrag haben wollen. Wir haben auch versucht, die Unterschriften dort abzugeben. Aber Überraschung, es war niemand im Büro oder es wurde uns nicht geöffnet. Aber das kann sich ja an einem anderen Tag noch ändern. Was mir aufgefallen ist, diese beiden Firmen sowohl in Berlin als auch, oder in Deutschland als auch in England, haben ja auch eine Online-Präsenz und die ist seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar. Wisst ihr was darüber? Nicht wirklich. Die deutsche Homepage ist seit Beginn unserer Recherchen runtergefahren. Also unsere Vermutung ist einfach, dass sie vorher sowas wie 2 Klicks im Monat hatten und dann gemerkt haben, auf einmal hatten sie 100 in der Woche und haben ihre Seite runtergefahren. Und die in England, die Homepage von dem Mutterkonzern quasi, ist jetzt seit Anfang der Woche runtergefahren. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass mehrere Artikel in Berliner Tageszeitungen erschienen sind, die auch Peers direkt angesprochen haben mit unseren Rechercheergebnissen. Und dass dadurch, ist unsere Vermutung, wir können es nur vermuten, weil die sprechen nicht mit uns, wir wissen es also nicht genau, warum die Seiten unten sind. Wahrscheinlich sind Sie überrascht davon, dass Sie als Briefkastenfirma oder als Hintergrund hinter einem Geflecht aus Briefkastenfirmen überhaupt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Magst du unseren Hörern und Hörern da vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie ihr das herausgefunden habt? Erstaunlicherweise war es relativ einfach herauszubekommen, wer das ist. Wir haben zuerst mal, waren Freunde von uns, die in Luxemburg wohnen, haben sich einfach mal die Adresse angeguckt und die Briefkästen fotografiert, wo auch unsere Firma, die Firma an Properties Saal mit drauf ist. Da stehen noch 75 andere Properties-Saals mit auf diesem Briefkasten. Nach kurzer Recherche haben wir festgestellt, dass sie alle irgendwie die gleichen Geschäftsführer, der Managing Director und wie das alles heißt haben. Mal ist der eine Geschäftsführer, mal der andere. Sie sind aber alle die gleichen. Und als wir dann die Namen der Geschäftsführer im Internet recherchiert haben, sind wir sehr, sehr schnell auf Dänemark gestoßen, wo sie auch aktiv sind. Also man weiß von Peers, dass sie in Berlin und Kopenhagen, dass das ihre Immobilien-Schwerpunkte sind. Dann sind wir über den Umweg Dänemark gekommen und im dänischen Handelsregister müssen auch die wahren Eigentümer hinter einer Briefkastenfirma aufgelistet sein. Ah, ein wenig Transparenz. Ein wenig Transparenz, das würde man sich auch in anderen Ländern wünschen. In Dänemark ist das der Fall und da tauchten immer wieder als Eigentümer dieser ganzen Property-Saals, wie sie alle heißen, tauchten immer wieder die Gebrüder Peers auf. Das sind 3 Brüder, deren Namen ich gerade nicht präsent habe, aber die waren immer als wahre Eigentümer genannt. Mhm. Die Geschäftsführer und Managing Directors und all sowas waren die gleichen Leute, die halt in Luxemburg sind und die auch für uns zuständig sind. Aber die wahren Eigentümer waren da Peers. Interessant, denn das Problem haben ja viele gehabt. Ich erinnere mich aus den vergangenen Zeiten hier in Neukölln, zum Beispiel die Friedelstraße, wo es ja auch immer sehr schwer war, die wahren Eigentümer rauszufinden und wo sich auch die Bezirkspolitik so gescheut hat, da mal aktiv zu werden. Da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu. Aber jetzt lass uns mal über die Peers Global Real Estate und die Peers Foundation reden. Das sind ja 2 völlig verschiedene Dinge. Beide gehören aber denselben Eigentümern, wenn ich es richtig verstanden habe aus Medienberichten. Die Immobilienfirma ist die Peers Global Real Estate, oder? Limited, so heißt sie offiziell. Über die ist relativ wenig bekannt, weil also sie nutzen anscheinend diese Briefkastenfirmen nicht nur um Steuern zu sparen, sondern auch um anonym zu bleiben. Es gibt einen Presseartikel, ich kann jetzt gerade nicht mehr genau sagen, aus welcher englischen Zeitung. Wir haben das auf jeden Fall auch recherchiert und der ist von Anfang 2015. Da wird ihr Immobilienvermögen auf über 6 Milliarden britische Pfund geschätzt. Also ist kein kleiner Player. Und auf ihrer Homepage, bevor sie runtergefahren war, stand unter anderem auch, dass sie 6.200 Wohnungen in Berlin besitzen. Was ganz lustig ist, weil im Rahmen dieser ganzen Recherche und dem, was im Moment auch in Berlin läuft, mit Deutsche Wohnen enteignen, diesem Volksentscheid, der bevorsteht und so, wo es darum geht, Firmen zu enteignen, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, den Leuten war Peers bisher auch nicht bekannt. Beziehungsweise auch allen Aktivisten, die sich mit größeren Konglomeraten die Wohnung besitzen, war Peers nie bekannt, weil sie immer nur 4-5 Häuser pro Briefkasten besitzen und nie als Gesamtunternehmen aufgetaucht. Sie haben das also mit lauter Briefkastenfirmen aufgesplittet. Genau. Es ist zum ersten Mal quasi bekannt geworden, dass es auch noch eine weitere Firma gibt, die sehr, sehr viele Wohnungen besitzt, in diesem Fall halt über 6.200. Und wir versuchen jetzt unter anderem auch rauszukriegen, welche Häuser eigentlich in Berlin denen gehören. Wir haben einen Aufruf gestartet mit all diesen ganzen Property-Saals, die wir kennen, das auch online gesetzt und auch über diverse Tageszeitungen und Online-Medien publiziert, dass wir suchen. Und das ist jetzt seit 4 oder 5 Tagen ist es öffentlich, dass wir suchen, und die Resonanz ist wahnsinnig. Es kommen jeden Tag zig E-Mails an, hier rufen Leute an, kommen vorbei, um zu sagen, dass auch ihr Haus einer dieser vielen Property-Saals gehört. Okay, also Mieterinnenwiderstand trotz Briefkastenfirmen und Vernetzung ist möglich. Und hier haben Leute das Internet mal positiv genutzt. Ich möchte noch eine Frage stellen. In England, die Besitzer, diese drei Brüder, von denen du sprachst, die alle Pears mit Nachnamen heißen, die leiten ja auch die Pears Foundation. Was ist das und wie steht das im Zusammenhang? Also meine Vermutung ist, dass es so ein klassisches Whitewashing-Prinzip ist, wie es auch andere große Konzerne und Firmen betreiben, dass man an seinem Heimatstandort eine Stiftung macht, sich irgendwie wohltätig gibt und an anderen Standorten auf, wie wollen wir es sagen, neoliberale Gewinnen. Neoliberale Art und Weise mit dem Ausschöpfen von allem, was möglich ist, die Gewinne reinholt, um sich zu Hause, aber dann über eine Stiftung ein wohltätiges Image zu geben. Über diese Stiftung ist soweit, also wir wissen auch nicht alles über diese Stiftung natürlich, weil uns die Stiftung im Moment auch noch nicht so wirklich interessiert. Wir wissen aber, dass sie, glaube ich, auch 2014 oder 2015 wurde sie ins Leben gerufen mit einem Startkapital von 100 Millionen britischen Pfund. Also jetzt auch nicht ganz wenig, aber auch nicht wirklich viel. Wenn man weiß, dass sie über 6 Milliarden britische Pfund an Immobilien besitzen, sind 100 Millionen jetzt auch nicht viel. Sie investieren das laut ihrer Homepage in Krankenhäuser, Altenheime, Sozialeinrichtungen, versuchen aber anscheinend auch soziale Orte in Städten zu erhalten. Ja, das ist das, was mir dabei auch aufstößt. Ich habe gelesen, dass Prinz Charles in seiner Funktion als Ordensverleiher da in der britischen Monarchie ihnen einen Orden für soziales Engagement verliehen hat. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass die selben Betreiber mit ihren anderen Firmen Leute auf die Straße setzen, Wohnraum in Eigentum umwandeln, Mieterinnen rausdrängen. Ich sehe da zumindest einen Widerspruch drin. Ja, den sehe ich natürlich auch, aber wie gesagt, in England oder in Großbritannien gerieren sie sich als Wohltäter und außerhalb der Insel schaffen sie das Kapital ran. Soweit wir mittlerweile wissen, was aber auch nicht 100% sicher ist, besitzen sie in England gar nicht mehr wirklich Großartiges an Immobilien, außer ihre privaten und sonstiges. Sie scheinen gar nicht mehr wirklich auf dem Markt an sich aktiv zu sein. Sie haben anscheinend, so sieht es aus, ihr gesamtes Kapital. Dem Brexit vorgesorgt. Vermutlich, aber das auch schon ein bisschen länger, wenn man sieht, seit wann sie in Berlin, also unser Haus besitzen sie seit 2015. Okay. Es gibt ja in dem Haus hier auch schon Ankündigungen, oder zumindest bevor diese Umwandlungsverfügung erlassen wurde, die Umwandlung in Eigentum ja etwas einschränkt. Haben Sie vorher das Haus noch rechtzeitig aufgeteilt? Ist das richtig oder ist das ein Gerücht? Also soweit wir wissen, das hieß es anfangs, dass es aufgeteilt sei. Soweit wir wissen, liegt nur eine Abgeschlossenheitsbescheinigung oder sowas, so heißt das, vor. Die braucht man eigentlich, also der einzige Grund für diese Art von Bescheinigung ist eigentlich, um das aufzuteilen, um jede einzelne Wohnung, oder Gewerbeeinheit einen eigenen Grundbucheintrag zu geben. Das wurde aber nicht gemacht. Warum auch immer. Das kann Blödheit sein. Die haben es vielleicht auch vergessen, weil sie so viele Häuser besitzen, dass sie es einfach verplant haben. Heißt das dann konkret, dass außer der Kneipe auch die Mieterinnen und Mieter des Hauses irgendwann mal von Umwandlung in Eigentum und Verdrängung bedroht sind, oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht absehbar? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt soweit nicht wirklich absehbar. Im Moment scheinen sie es auf Gewerbe abgesehen zu haben. Wir sind nicht das einzige Gewerbe, was ihnen an Räumlichkeiten gehört. Sie haben, soweit wir wissen im Moment, sind 5 Gewerbetreibende berlinweit, deren Räumlichkeiten irgendwie zu diesem Piers-Konglomerat gehören, sind gekündigt und müssen raus. Auf die Leute hier im Haus hat sich bisher zumindest, ist da noch nichts gekommen. Es gibt keine Mieterhöhungen bis jetzt. Es gibt sonst nicht, also bisher passiert für die Mieter im Haus, ist nichts weiter passiert. Wenn wir hier von Gewerben reden, dann reden wir von Kleingewerben. Sowas wie eine Kneipe zum Beispiel. In Moabit ist es ein Heimwerkerbedarfsladen, der seit über 50 Jahren da ist. Es geht um einen Blumenladen in der Samariterstraße. Also wirklich, wirklich Kleinstgewerbe. Ja. Habt ihr eine Vermutung oder gibt es schon irgendwelche Kenntnisse, warum Sie das machen? Haben Sie vor, hier andere Arten von Gewerben reinzupacken? Oder? Das ist wir wissen nichts, wir können da auch überhaupt nichts zu sagen. Zum einen, weil die nicht mit uns reden. Und alles andere wäre auch einfach nur Spekulation. Unsere erste Vermutung war, die wollen uns raushaben, damit sie das Haus verkaufen können oder in Eigentumswohnungen umwandeln können, weil sich natürlich eine Wohnung über einer Kneipe schlechter verkauft als eine über einer Arztpraxis. Ja, das ist Ansichtssache. Ich persönlich würde auch nicht über der Kneipe wohnen wollen, wo jede Nacht Remi-Demi ist. Ich habe sowas früher gerne gemacht. Gut, das ist wirklich Geschmackssache. Eine letzte Frage habe ich noch. Das Ganze ist ja inzwischen recht breit bekannt. Also es gibt ja viele Leute, nicht nur die das Syndikat kennen, sondern es ist ja auch schon ein kleines Politikum geworden, neben vielen anderen bedrohten Projekten. Ich sage nur Potsdam Drugstore, das XB, also X-beliebig, Riga-Straße, die Meuterei in Kreuzberg. Ein weiterer Ort nicht nur linker Subkultur, sondern auch konkreter sozialer Vernetzung, die eben auch zu Widerstand gegen Gentrifizierung, gegen Rassismus, Faschismus und viele andere weitere Dinge führt. Seid ihr da im Kontakt? Seid ihr da im Austausch? Ja, natürlich. Wir sind mit allen im Moment bedrohten, in irgendeiner Weise linken Projekte vernetzt, arbeiten zusammen, organisieren gemeinsam Veranstaltungen, haben mit der Meuterei zum Beispiel mal einen Kneipentausch gemacht, dass sie bei uns hinterm Tresen standen, wir bei ihnen, was für einige Verwirrungen bei unseren Gästen und ihren Gästen geführt hat, weil, wer seid ihr, was macht ihr hier? Genauso gut, in welchem Kühlschrank muss ich denn jetzt greifen, aus welchem Zapfhahn kommt das Bier? Es war sehr lustig und wir organisieren gemeinsam auch Veranstaltungen, auch Kundgebungen und wir unterstützen uns, soweit es möglich ist, unterstützen wir uns gegenseitig. Stichwort Kundgebung. Es gibt ja im Dezember noch zwei Kundgebungen. Kannst du unseren Hörern zum Abschluss da nochmal darauf hinweisen und sagen, wo sie weitere Informationen finden können? Ja, gerne. Die nächste Kundgebung, die von uns im Moment geplant ist, findet am 6. Dezember um 15.30 Uhr vor der britischen Botschaft in Berlin statt. Das ist die Wilhelmstraße 70 bis 71 in Nähe des Brandenburger Tors. Ja, das ist ein Donnerstag, ne? Das ist ein Donnerstag. Und unsere Idee dahinter ist, dass wenn eine Demonstration oder Kundgebung vor einer Botschaft stattfindet, sind die Botschaften in der Regel verpflichtet, die Demonstration quasi zu ihrem zuständigen Außenministerium zurückzusenden. Auch den Grund der Demonstration und Familie Pierce ist in England so groß und so bekannt, wie du eben schon gesagt hast, mit Ritterschlag und Schieß mich tot, dass wir einfach davon ausgehen, dass sie dann darüber auch informiert werden. Dass im House of Lords ein Augenbrauen sich regt. Vielleicht. Ansonsten ist danach noch auch wieder ein Donnerstag am 20.12., also kurz vor Weihnachten, nochmal eine Kundgebung, ebenfalls um 15.30 Uhr, wieder vor Pierce Global Germany am Kurfürstendamm 177. Gut. Über zahlreiches Erscheinen freuen wir uns natürlich. Wenn ihr zufällig uns in London zuhören solltet, könnt ihr natürlich gerne auch an den Tagen parallel zu Pierce in London gehen. Die Adresse habe ich leider nicht parat. Aber die kann man ja über E-Mail und euer erfahren und euren Blog. Den sage ich nochmal an, der heißt Syndikat bleibt, ein Wort, Syndikat bleibt, .noblogs.org. Da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit. Es gibt ein dazugehöriges Social Media und da können alle Leute, die Hinweise oder weitere Fragen haben, sich melden. Ansonsten hilft es auch bestimmt mal regelmäßig in der Kneipe vorbeizugucken. Denn wie ich gesehen habe, ist ja in den letzten Wochen hier unheimlich viel passiert, was man jetzt gar nicht alles im Radio ansagen kann. Also ihr habt wahrscheinlich gerade Time of your life, huh? Ja, es passiert unheimlich viel. Die Energie, die im Moment in der Kneipe und hier im Kiez ist, ist unbeschreiblich. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Muss immer erst was Schlimmes passieren, huh? Ja, es ist Wahnsinn. Auch wie die Nachbarschaft reagiert, wie die Leute auf uns reagieren. Auch Leute, die ganz klar sagen, mit dem Syndikat, das war nie meine Kneipe, ich war nie drin. Aber es geht nicht, dass ihr gehen müsst. Ihr müsst bleiben. Sowas ist, das sind Reaktionen, damit hätte ich nie gerechnet. Wir haben bisher nicht ein negatives Wort gehört, nicht eins, ja, es wird auch Zeit, dass ihr verschwindet, nicht einmal. Und das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Es kommt bisher wirklich nur positiver Feedback und die Leute sind voller Energie und fragen ständig, wie können sie uns helfen, was können sie tun. Gut, also in diesem Sinne weiter so und wer das jetzt hört und interessiert ist, das Syndikat ist in Neukölln in der Weisestraße 56. Der nahegelegene U-Bahnhof ist die Boddinstraße auf der Linie U8 und ihr habt jeden Abend ab 19 Uhr auf bis tief in die Nacht, oder? Genau. Jeden Abend ab 19 Uhr. Gut. Kommt einfach vorbei. Ansonsten sage ich nochmal den Blog an, syndikatbleib.noblogs.org. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gutes Gelingen und viel Glück. Danke dir auch. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Twilight of Empire. The Trump era. Wenn der Tag kommt, an dem US-Präsident Donald Trump endlich von der Bühne der Geschichte abtritt, dann wird die sogenannte Trump-Ära weder einfach zu Ende gehen, noch werden ihre Protagonisten freiwillig weichen. Nein, sie werden nicht locker lassen und damit fortfahren, eine Atmosphäre der Angst und quälender Paranoia zu verbreiten. Weit über diese Ära hinaus wird eine bösartige und niederträchtige Feindseligkeit das gesellschaftliche Leben und die internationalen Beziehungen bestimmen. Trumps Erbe wird ein übler Gestank aus Zorn, Hass und Bitterkeit sein, der sich noch lange im Unterbewusstsein der Nation sowie im kollektiven Gedächtnis der Welt halten wird. Trumps Vermächtnis wird Teil des unwürdigen Erbes des US-amerikanischen Imperiums sein. Die Vereinigten Staaten von Amerika gefielen sich fast ein Jahrhundert lang in der Rolle des angeblichen Beschützers der Schwachen und des vermeintlichen Wohltäters der Unterdrückten dieser Welt. Aber in dieser längst vergangenen Zeit war die Welt noch bipolar. Durch den Niedergang der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken wurde sie unipolar. Das US-Imperium blieb als einzige Supermacht der Welt übrig. Ohne durch eine ebenbürtige Macht in ihre Schranken gewiesen zu werden, ließen die USA ihre Maske fallen. Dahinter kam das wahre Gesicht eines bissigen Köters zum Vorschein, der gegenüber den Ländern der Dritten Welt bedrohlich knurrend die Zähne fletschte, um sie auf der dunklen Seite der Geschichte zu halten. Und der sich nun feindlich gegenüber seinem europäischen Vorfahren zeigt, um die um ihre Unabhängigkeit ringenden Länder Lateinamerikas arrogant zurückwies. Die USA konnten sich all das herausnehmen, weil ein mächtiges Imperium eben keine Verbündeten oder Freunde kennt. Es kennt nur Untertanen. Denn Imperien sind nichts anderes als Maschinen politischer und militärischer Dominanz und wirtschaftlicher Ausbeutung. Alles, was sie zur Rechtfertigung ihrer Existenz vorweisen können, ist ihre unangefochtene Macht. Aus heutiger Sicht ist es völlig unerheblich, ob Trump wiedergewählt wird und die 8 Jahre der ihm maximal möglichen beiden Amtszeiten vollenden kann, oder ob er nur noch die nächsten 8 Monate übersteht. Die Würfel sind so oder so gefallen. Das Imperium hat der Welt seine absolute Geringschätzung ins Gesicht gespuckt und die internationalen Beziehungen haben unwiderruflich Schaden genommen. Soweit diese Übersetzung der Kolumne von Mumia Abu Jamal. Die deutsche Übersetzung von Jürgen Heiser erschien am Montag, den 26. November in der Tageszeitung Junge Welt. Und im Original erschien dieser Kommentar von Mumia Abu Jamal bereits am 18. November 2018 in den USA auf prisonradio.org unter dem Titel Twilight of Empire. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Radioaktiv Demo-Ticker. Demo-Ticker, heute nur eine einzige Demo, und zwar am kommenden Freitag um 18.30 Uhr Beginn ist der S- und U-Bahnhof Pankow. Dort gibt es eine Demonstration unter dem Motto: Kein Weihnachtsfest der AfD. Aus dem Aufruf. Pankos Ableger der rassistischen und in Teilen neonazistischen Alternative für Deutschland möchte am 30. November 2018 im Landhaus Pankow eine Weihnachtsfeier abhalten. Bis jetzt hat der Inhaber Rainer Mosny keine Anstalten gemacht, ihnen dies zu verwehren. Durch ihr öffentliches Auftreten, ihr Verhalten und ihre Anträge in der Bezirksverordnetenversammlung müssen mittlerweile jedoch auch die letzten klar geworden sein, um wen es sich bei den Pankower AfD-Lern handelt. Wir werden diese völkisch-nationalistische Zusammenkunft nicht unwidersprochen stattfinden lassen und rufen zu Protest vor dem Landhaus Pankow auf. Beginn dieser Demonstration ist um 18.30 Uhr am S- und U-Bahnhof Pankow. Ja, das war für diese Woche auch schon der Demo-Ticker. Weitere interessante Veranstaltungstermine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. So, die Sendung ist fast vorbei. Wer das nochmal hören will, der kann unseren Podcast hören, in wenigen Stunden online nach dieser Sendung auf unserem Blog radioaktivberlin.blogsport.de. Ich habe gehört, dass es demnächst auch eine Gesamtlösung für die freien Radios Berlin mit einer eigenen Webseite und eigenem Podcasting und so weiter geben soll. Warten wir es ab, ich bin gespannt. Das letzte Wort in dieser Sendung hat der Radiojournalist Mumia Abu Jamal, der ist seit 1981 politischer Gefangener. Und er wird hier das letzte Wort so lange haben, bis er frei ist und das dann endlich auch mal selber ansagen kann. Bis dahin, beziehungsweise bis nächste Woche, macht's gut. Ich verabschiede mich, mein Name ist Markus, tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.